Also es wird nicht ganz die gleiche Farbe sein. Es kann ein bisschen abweichend sein. Ne? Und dann erst für nächste Woche Freitag. Wir haben so viel zu tun, im Moment klappt es nicht. Ja, da müssen wir Absatzflecke machen und dann nehmen wir den PVC-Absatz runter und machen dann einen Unterfleck runter. Das heißt, das kostet 11,20 Euro mit den Flecken. Ne? Das können Sie für morgen haben, aber das geht nicht. So, bitteschön. Die Tasche bekommen Sie jetzt in weißen Zug. Bei uns ist nämlich Urlaubszeit und derjenige, der das macht, der ist in Urlaub im Moment.